Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, Freunde. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen mit einer neuen Woche. Schön, dass ihr da seid. Und wir beginnen wie immer mit einer freien und offenen Themenrunde. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, hier jetzt in der Sendung, der möge bitte anrufen 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und meine erste Anrufer, nee, der erste Anrufer, das ist der Kevin. Und Kevin ist 26 Jahre alt. Guten Morgen, Kevin. Guten Morgen, Domian. Kevin. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um einen Vertrauensbruch, dem ich meinem besten Freund gegenüber missgangen habe. Den du begangen hast? Genau. Ja. Und zwar hatte er eine Freundin halt. Bitte? Und er hatte damals eine Freundin. Ja. Und die haben beide bei mir übernachtet. Was heißt damals? Wie lange liegt das zurück? Circa 3 Jahre. Ja. Okay. Die haben beide bei dir übernachtet? Genau. Und ja, er wollte halt noch Fernsehen gucken, ich wollte schlafen und sie wollte auch schlafen. Mhm. Dann kam das halt dazu, dass sie bei mir mit im Bett übernachtet hat. Wie kam das denn? Der Freund war, wie groß ist die Wohnung? Eine 2-Zimmer-Wohnung war das damals. Ja, und ist die Freundin mit in dein Bett gegangen? Genau. Komisch, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Finde ich spontan jetzt gesagt komisch, aber naja, okay, erzähl mal weiter. Sie ist mit in dein Bett gegangen und der Freund war guckte Fernsehen. Genau. Ja, und dann? Ja, und dann haben wir halt ein bisschen rumgemacht, sage ich mal. Also es kam nicht zu Geschlechtsverkehr. Aber schon sexuelle Aktionen vorgenommen. Das ja, genau. Und währenddessen saß der Freund und guckte Fernsehen. Wir wiederholen das nochmal. Mhm. Ja, das stimmt. So, das und dann? Ist ja jetzt schon einige Jahre her und er hat doch damals schon rausgekommen. Sag mal, wie ging das denn weiter? Ihr habt da rumgemacht und irgendwann kam dein Freund doch auch mal und wollte schlafen. Wo hat der geschlafen? Kam der auch mit in dein Bett? Nee, der hat auf der Wohnzimmercouch übernachtet. Na, das ist aber eine komische Konstruktion. Die Freundin deines Freundes geht bei dir mit ins Bett und er pennt im Wohnzimmer? Ja, das stimmt schon. Finde ich merkwürdig. Klingt konfus, ich weiß. Ja, okay. Also, aber damals nicht mehr gedacht, damals also. Hast du ein großes Bett? Relativ normal, würde ich sagen, ja. Ja, so. Dann hat er das rausbekommen. Wie hat er es rausbekommen und wann hat er es rausbekommen? Sie hat es wohl einer Freundin damals erzählt. Mhm. Und die hat ihm das dann erzählt. Ja. Auch nicht und die schöne Art, das dann so um 1000 Ecken zu erfahren. Und dann? Nein, natürlich nicht. Und er hatte mich dann angerufen und um ein Gespräch gebeten. Ja. Ja, und da habe ich ihm das dann gebeichtet. Nachdem er aber das dir hingelegt hat, als dass er es schon wusste. Er hat mich drüber angesprochen und dann habe ich halt ausgepackt. Und dann? Da hatten wir uns ausgesprochen und... Wie spricht man sich da aus? Wie hat der reagiert? Er war natürlich enttäuscht, ne? Verständlich. Und nicht sauer, nicht wütend? Sauer schon, aber wir haben uns nicht angeschrien oder so, wir haben das schon noch ruhig geklärt. Ja. Und ich habe ihm halt gesagt, dass sowas nicht nochmal vorkommen wird und dass es mir halt auch leid tut. War da eigentlich Alkohol im Spiel gewesen? Nein, nee. Damals nicht, nee. Ja, soweit so nicht gut. Nee, überhaupt nicht. So, nun sind 3 Jahre vergangen. Was ist seitdem los? Er hat halt ein Mädchen kennengelernt. Ein neues. Beziehungsweise wir beide so. Eine gute Freundin jetzt. Er will jetzt schon seit über einem Jahr was von der. Ja. Sie nicht von ihm, das weiß er aber auch. Ja. Nun ist es wieder mal dazu gekommen, dass ich da irgendwie zwischengefunkt habe. Und du hast mit der jetzt was? Genau. Aber die beiden hatten ja noch nichts gehabt, dein Freund und nein. Die... Nee. Hatten sie nicht, nee. Aber dennoch ist das natürlich wieder eine Stimmungsverspannung zwischen euch beiden. Klar, er weiß es auch noch nicht, aber ich möchte es ihm halt gerne sagen. Ja. Auch wenn das natürlich jetzt... Weißt du, Kevin, dieser erste Fall ist krass, finde ich. Da hast du massiv Schuld... Da gibt's nichts zu entschuldigen. Sowas darf nicht passieren. Dieser Fall ist anders. Das Mädel war ja noch, ich sag's mal salopp, auf dem freien Markt. Ja, das stimmt. Ne? Und die hat sich ja noch nicht mit ihm eingelassen. Gut, er hätte gerne gewollt, aber sie wollte nicht. Nee, sie wollte nicht. Ja. Die letzten 3 Jahre, hat sich das Verhältnis zwischen dir und deinem Freund dann wieder so einigermaßen eingerenkt oder hing da irgendwie doch so ein Schatten über euch beiden? Naja, war eigentlich alles in Ordnung. Nur halt, wenn man mal was getrunken hat, dann kam das Thema immer wieder auf. Also dann wurde mal wieder darüber gesprochen und aber nicht böse oder so. Ja, und nun? Ja, und nun habe ich halt das Problem, dass ich ihm das eigentlich gerne sagen möchte. Weil dir gar nichts anderes übrig bleibt, als das zu sagen. Hältst du es denn für möglich, dass sich da jetzt schon was entwickeln könnte zwischen dir und der Frau? Nein. Nein? Nee. Achso, das war jetzt eine einmalige Geschichte. Das ist nach einem Disco-Besuch so passiert, wir waren angetrunken und ja. Ja. Das ist halt passiert. Also mit dir und ihr wird sich nichts entwickeln und definitiv auch nicht zwischen ihr und deinem Freund? Nee. Nee. Ja. Wenn du es ihm ja sagst, was denkst du, was dann ist? Dass er alles wieder aufrollt von vorne und weiß ich nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die Freundschaft nochmal so aushält. Wieder so ein bisschen, weil du in seinem Revier gewildert hast. Genau. Wobei ganz streng genommen das ja diesmal nicht so schlimm ist oder völlig okay ist, finde ich. Naja, ich wusste ja, dass er was für sie empfindet, aber ich habe es trotzdem gemacht. Also von daher habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Ja, aber sie wollte ja hundertprozentig von ihm nichts. Nee, will sie auch nicht. Ja. Das weiß man auch, aber... Ja, Kevin, ist ja so eine Sache. Ich meine, wenn das jetzt eine einmalige Geschichte war und die sowieso von ihm nichts will, kann man den Mantel des Schweigens darüber hängen, um ihn nicht zu verletzen, sagen wir es mal so. Ich finde, du hast jetzt diesmal nichts Unrechtes getan. Wenn du aber eine gute Freundschaft mit deinem Freund pflegen willst und zur guten Freundschaft gehört wirklich Offenheit, dann musst du da nochmal durch und musst es ihm sagen. Wie gesagt, diesmal finde ich das nicht schlimm. Das wird dem so einen kleinen Schuss versetzen. Ja, der ist vielleicht ein bisschen neidisch, ein bisschen verletzt, dass du es warst und nicht er. Aber die Regel hast du vor 3 Jahren gebrochen, nicht jetzt. Nee, das stimmt schon. Naja, ich bin auch der Meinung, dass also ich glaube schon, dass er da auch wieder was vermutet. Ja, genau. Wenn er mal Anspielungen macht. So, und er irgendwas wieder um 1000 Ecken erfährt, dann sagst du es ihm lieber. Das ist das Argument. Das habe ich mir auch gedacht. Ja, es kann sein, dass die Frau irgendwas erzählt ihrer Freundin und die erzählt dann wieder ihrer besten Freundin und schwuppdiwupp ist es dann bei ihm und dann ist es ganz blöd für dich. Sag's ihm. Ja. Sag's ihm. Okay? Das denke ich auch, ja. Okay, Kevin. Dann mal zu. Alles Gute. Gut, dann bedanke ich mich. Danke. Jo, tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050. Das ist unsere kostenfreie Nummer. Und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de und bitte eure Telefonnummer in die E-Mail reinschreiben. Sonst können wir euch ja nicht zurückrufen. Oder dann dauert das immer alles sehr lange. Hier ist Erika. Erika ist 65. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Erika. Ja. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja. Hör mal, ich sehe deine Sendung 12 Jahre schon. Ja? Ja. Ich fühle mich geehrt. Vielen Dank. Ja. Das ist eine lange Zeit. Jede Nacht. Aha. Ist eine lange Zeit. Ich bin treu. So, es geht um Folgendes. Ich habe einen Mann. Wir sind 5 Jahre verheiratet. Mhm. Ich 5 Jahre erst verheiratet? 5 Jahre. Ja? Ja. Also spät kennengelernt. Ja, nicht kennengelernt. Wir kannten uns 30 Jahre. Hm. Er war Witwer. Ich lebte 7 Jahre getrennt. Ah. Ja, wir haben uns dann wieder getroffen. Ich hatte gesucht, er hatte gesucht. Mhm. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Es waren 3 Jahre, also wie im Bilderbuch. Super. Und er wird senil. Er wird jetzt senil? Er wird senil. Und ich komme da nicht mit klar, Domian. Ich komme da nicht mit klar. Wie merkst du ihm das an? Ja, ich merke das ein halbes Jahr schon. Er hat auch 2 Kinder. Deswegen, ich wollte mit dir reden. Kann ich mit den Kindern? Soll ich noch warten? Soll ich mit den Kindern reden? Merken die Kinder das dann nicht von sich aus? Nein, sie kommen sehr selten. Ach so. Weil die ja auch weiter weg. Das ist nur, man trifft sich praktisch Weihnachten. Ach so. Und die sind auch alle im Beruf und wie weit wohnen die Kinder denn entfernt? Ja, es ist nicht so weit. Also sagen wir mal 35 Kilometer. Och, na, das ist aber auch nicht nett, dass die dann nur einmal im Jahr den Papa besuchen. Ja, ich weiß es. Ist aber auch nicht so ein tolles Verhältnis dann, ne? Nein, nee. Nein. eigentlich nicht. Ich hatte dich gerade gefragt, sag mir mal ein paar Beispiele, wo, ja, woran du das merkst, dass er nicht mehr so mit dem Kopf so ganz fit ist. Nein, weil er gar nichts behält. Er weiß nicht, wie man ein Handy bedient. Dann schreit er nur noch. Also ich habe einen Vater gehabt. Ich weiß ganz genau, wie das anfängt. Ich weiß es. Das heißt, das macht dir jetzt Angst? Das macht mir Angst. Das verstehe ich. Ja. Mit wem hast du bisher darüber gesprochen? Ich habe eine ganz liebe Freundin. Und wir sind jetzt erst umgezogen, weil ich gehbehindert bin. Und ich hatte eben schon gesagt, ich habe einen Hund, den habe ich 13,5 Jahre. Den muss ich morgen einschläfern lassen. Oh. Ja, ist ganz traurig. Und wir sind eben nach Erde gezogen. Ja. Wir haben eine Traumwohnung. Es könnte alles schön sein, Domian. Habt ihr denn einen guten Hausarzt? Nein, wir sind jetzt umgezogen. Ach so. Wir müssen uns jetzt hier essen. Mhm. Aber er geht ja auch gar nicht zum Arzt. Er muss Makoman nehmen. Er muss alle zum Quick. Er nimmt diese Medikamente mit Bier ein. Mit Bier? Ja, mit Bier. Aber das geht auf Dauer nicht gut. Ja, mir musst du es nicht sagen. Ja, ja, ich weiß es. Mir musst du es nicht also, sagen. Also ich merke, dass du dich da sehr und zu Recht und nachvollziehbar sehr belastet fühlst und hast große Angst, was da auf dich zukommt, weil du trägst die Verantwortung für alles. Ja. Lass mich nochmal zu den Kindern fragen. Sind die zerstritten oder ist das einfach nur etwas abgekühltes Verhältnis? Es ist abgekühlt. Was meinst du denn, wenn du mit den Kindern darüber sprechen würdest? Könntest du Hilfe von denen erwarten? Ich denke ja. Ja, dann sprich mit ihnen. Das finde ich völlig in Ordnung. Ich finde sogar fast, dass es deine Pflicht ist. Denn da zeichnet sich jetzt ein komplizierter Fall ab. Und du hast die Erfahrung schon gemacht, das wird in der Regel nicht besser, sondern schwieriger schlimmer. Und komplizierter, ja. Und je mehr Schultern da sind, auf denen man diese komplizierte Lebenssituation tragen kann, desto besser. Ich würde auf jeden Fall mit den Kindern reden und dann würde ich weiß nicht, wie weit ihr jetzt weggezogen seid von eurem ehemaligen Hausarzt? Weit weg? Ja, ist nicht so weit. Also auf jeden Fall müsste ein guter Hausarzt mit einbezogen werden. Mit dem kannst du ja schon erstmal alleine sprechen. Ja. Und dass dieser Arzt vielleicht euch da mal zu Hause besucht und er sich mal ein Bild macht, wie fortgeschritten das schon ist, was man vielleicht doch noch ein bisschen tun könnte. Also was ich auf jeden Fall grundsätzlich... Es gibt heute Hilfe. Es gibt schon Hilfe, genau. Ja. Was ich nur damit sagen will, ist, dass du das nicht jetzt alleine halten musst. Du musst jetzt dir Verbündete suchen. Ich schaffe das auch gar nicht alleine mehr. Also, die Kinder würde ich anrufen. Wie viele Kinder sind das? Zwei. Gut. Stehen alle gut da gebaut und also die haben alle einen guten Beruf und also da haben wir gar keinen. Ich komme auch mit denen gut klar, es ist ja nicht so. Nur ich habe erst geschluckt, ich habe gedacht, warte ab. Nein, kannst ja, aber ich merke das jetzt hier in der neuen Wohnung. Da habe ich erst gedacht, er muss sich erstmal einfinden. Ist ja klar, dass er nichts findet. Aber es wird immer gravierender. Er verliert einen Schlüssel, er ruft mich an, wo ist mein Schlüssel? Er steckt in der Tür. Das sind also solche Sachen, die mir Angst machen. Das verstehe ich. Wie alt ist denn dein Partner? 65, so wie du. Wird er jetzt. Wir werden beide 65. Ja. Also, ich würde es so machen, wie ich es dir gerade gesagt habe. Was man so vielleicht noch an sozialem Hilfsdienst vielleicht bekommen könnte, da möchte ich gerne, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprichst. Ja. Ja, dass wir dir vielleicht sogar da noch eine Adresse an die Hand geben, die dir auch etwas zur Seite stehen. Denn das aber ist natürlich, der wird nie irgendwie, ich sehe ja deine Sendung immer, wenn du sagst, so Therapeutin und sowas, wird der nie machen. Nee, es geht erstmal nur darum, dass du vielleicht eine Anlaufstelle hast, wo du dir Informationen holen kannst und so weiter, weißt du? Ja. Weil mir das leid tut, wenn du da ganz alleine mit diesem Riesenproblem stehst. Naja, und jetzt mein Hund noch mal. Und dein Hund auch noch. Wie lange hast du deinen Hund gehabt? 13,5 Jahre. Oh. Und was ist das für ein Hund? Das ist so ein Westie. Ein Westie? Ja, so einen kleinen Cäsar. Ach so. Die man im Fernsehen immer hat, wo man die Werbung... Ja, ich weiß. Ja. Ich habe leider keinen Hund. Ich mag Hunde sehr gerne. Ja, schön. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man so lange mit einem Tier so durchs Leben gegangen ist, dass das ein schwerer Schlag ist, wenn man da so ein Tier verliert. Ja, das glaube ich. Ist er sehr schwer krank, der Hund? Ja, der ist herzkrank und kriegt keine Luft. Ich renne schon eine ganze Woche nachts immer mit ihm rum hier. Und da habe ich an ihm auch keine Hilfe. Er schläft. Ich schlafe jetzt hier im kleinen Zimmer. Weil ich ihn auch nicht belästigen will. Er braucht seine Ruhe. Ich nehme so viel Rücksicht. Ja. Aber es ist, also mal ist ja auch mal, weißt du, da steht es dir bis oben. Ja, ne? Ja. Deswegen, nein, der kann's nicht mehr. Deswegen, finde ich, brauchst du Hilfe. Was man da noch vielleicht noch auch noch tun könnte, das werden wir jetzt im Hintergrund beraten, Erika. Ja. Das heißt, du legst auf, du kennst es und du wirst dann von meiner Psychologin, der Simone, zurückgerufen. Ja. Wünsche dir viel Kraft und alles Liebe und alles Gute. Domian, ein Autogramm bitte. Sehr gerne. Dann kannst du der Simone... Aber ich habe auch deine Bücher alle. Das freut mich sehr, das freut mich. Nein, ne? Hattest du, ne? Ja. Dann kannst du der Simone gleich auch deine Anschrift sagen. Ja. Und dann erledige ich das natürlich sehr gerne. Viel Erfolg mit deiner Sendung. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Dankeschön, Domian. Tschüss. Und weiter geht es mit der Heike. Und Heike ist 48. Guten Morgen, Heike. Hallo. Ja. Hallo, Jürgen. Heike. Du klingst so fern. Hast du eine Freisprechanlage oder was ist das? Nö. Doch, habe ich schon. Soll ich sie ausdrücken? Nö, ja, wenn du normal telefonieren kannst, ist es vielleicht ein bisschen besser. Oder geht's nicht? Geht's nicht anders? Okay. Ja? Ja? Ja. Jetzt muss ich aber ein bisschen näher an meinem Ohrenhörer ran. Ich hoffe, das macht dir keine Schwierigkeiten, mit dem Hörer zu telefonieren. Nee. Hätte ja sein können, dass du krank bist und es geht nicht irgendwie. Nee. Heike, schön, dass du da bist. Ja? So. Schön, dass du da bist. Das freut mich, dass du so siehst. Um was geht's denn bei dir? Erstmal ein ganz großes Lob an dein Team. Danke sehr. Das gebe ich sehr gerne weiter und die Kollegen hören das ja auch gerade mit. Ja, und an dich sowieso. Dich höre ich bereits jeden Abend seit vielen Jahren. Auch eine Stammhörerin. Ganz toll, ganz toll. Und ich bewundere dich so sehr. Du mach mich nicht verlegen hier. Nein. Mach mich nicht verlegen. Ich danke aber dir sehr, sehr herzlich für das Kompliment. Das freut mich sehr. Um was geht's denn, Heike? Ja. Also es ist so, tut mir leid, ich bin Schwäbin. Das macht gar nichts. Ja. Ja. Also ich möchte mit meinem Mann so gern mehr Zärtlichkeit haben, aber er stößt mich immer wieder ab. Wie lange seid ihr beide denn schon verheiratet? 27 Jahre. 27 Jahre. Ja. Habt ihr Kinder? Ja, zwei. Wie alt sind die? Der Große wird an Silvester 28 und der Kleine, ich sag Kleiner, aber der ist 24. Also aus dem Gröbsten kann man sagen, sind sie raus, die beiden. Ja, genau. Ja. Seit wann stößt dein Mann dich denn mehr oder weniger von dir weg? Naja, so, ich will sagen, so seit 3-4 Jahren so. Mhm. Was heißt das konkret? Heißt das, dass ihr auch nicht mehr miteinander schlaft? Ja, also wenn es hochkommt, einmal pro Jahr oder alle 2 Jahre einmal. Das ist ja so gut wie nix. Ja. Und das ist, ich vermute mal, dann auch nicht gerade der leidenschaftlichste Sex, sondern so eine Pflichtnummer, oder? Nö. Also, entschuldige. Dann geht's schon zur Sache. Ah, ja. Ja, also leidenschaftlich ist schon. Ja. So, einmal im Jahr Sex. Höchstens, ja. Und keine Zärtlichkeiten sonst im Laufe des restlichen Jahres? Doch schon, aber es geht meistens von mir aus. Also der nimmt dich ganz selten in den Arm. Der gibt dir ganz selten mal einen Kuss. Der streichelt dich nicht. Nee, also wenn, dann komme ich auf ihn zu und das erwidert er an, aber... Wenn du nichts machen würdest, würdet ihr wie Bruder und Schwester leben? Genau. Und wie ist sonst das Verhältnis? Funktioniert der Alltag? Sehr gut. Sehr gut. Streitet ihr? Ja, kommt auch vor. Aber nicht sehr schlimm? Nee. Okay, ab und zu ist er auch okay. Neues Jahr nochmal. Also, muss ja auch sein. Also so, sonst ist die Ehe eigentlich in Ordnung? Ja, ja. So in der Familie gute Stimmung mit den Jungs auch, alles okay? Ja. Ja, aber die Zärtlichkeit fehlt. Ja. Hast du ihn denn darauf angesprochen schon mal? Ja, des Öfteren. Jetzt bin ich gespannt, was er gesagt hat. Ja, er sagt, entweder ist er müde. Ach. Oder er hat Schmerzen. Ja, man ist nicht das ganze Jahr müde und ich hoffe nicht, dass er das ganze Jahr Schmerzen hat. Welche Schmerzen hat er? Ja, Schmerzen hat er sehr viele. Ja. Also er hat beide Knie, ich sag mal kaputt. Mhm. Und die Hüften beide. Mhm. Und ein großes Herzproblem. Ach so, er ist schon ein kranker Mann. Er ist ein sehr kranker Mann, ja. Ist er in deinem Alter ungefähr? Ja, der ist 4 Jahre älter als ich. 52. Genau. Also kann da schon was dran sein, dass er auch aufgrund seiner gesundheitlichen Situation irgendwie sehr angespannt ist. Naja, aber doch nicht das ganze Jahr. Das kannst du besser beurteilen, ja. Ja, und... Mit der Müdigkeit ist natürlich eine faule Ausrede. Ja. Das finde ich fast schon immer eine Unverschämtheit, wenn das ein Partner dem anderen sagt, wenn es um so einen Fall geht wie bei dir jetzt gerade. Man ist nicht das ganze Jahr oder immer müde. Ja. Wie sehr belastet dich dieses Thema? Sehr. Sehr? Sehr, weil, tut mir leid, aber ich bin sehr, sehr sensibel. Mhm. Sehr sensibel und ja, aber je älter ich werde, umso mehr Zärtlichkeit möchte ich haben. Und es ist ein großes Bedürfnis da. Ja. Und eine große Sehnsucht danach. Ja. Bist du schon mal auf abwegige Gedanken gekommen? Naja, vielleicht manchmal, aber ich weiß nicht. So, es kann natürlich dann aus der Frustration heraus dann irgendwann auch entstehen. Ja, aber die Männer, die wollen halt heutzutage einen schnellen Sex und keine Zärtlichkeit. Genau, darum geht es dir. Dir geht es ja um die Erotik und um die Zärtlichkeit. Genau. Ja. Ja. Was ist denn dein Mann so für ein Typ? Das ist jetzt so ein klassisches Beispiel, wo ich sagen würde, ihr müsst zu einer Eheberatung gehen. Wird der das machen? Ja, er würde schon mitgehen, aber... Na, das wäre doch schon mal was. Ja. Also das fände ich schon mal super. Ganz viele machen das ja gar nicht. Die blocken ab und sagen, lass mich in Ruhe damit. Aber wenn du sagst, der würde schon mal mitgehen, das wäre ja schon mal eine Chance. Das heißt, dann würdet ihr da an einem Tisch mit einer Psychologin oder mit einem Psychologen sitzen. Ja. Mit einer neutralen Person. Mhm. Und da kannst du, genau wie du es mir gerade gesagt hast, so deine Bedenken auf den Tisch legen. Mhm. Und dann muss er dann ja irgendetwas erwidern. Ja. Und die neutrale Person hat natürlich eine ganz andere Position, mit ihm zu reden, als wenn du es machst. Weil ihr habt so euer Ritual, wie ihr miteinander redet und dann ist irgendwann Schluss. Ja. Wenn du dich damit bisher nicht zufrieden gegeben hast, wenn er sagt, krank und müde und so, hast du dann nochmal nachgehakt oder hast du es dann dabei belassen? Nee, ich habe es meistens dabei belassen, weil ich sehe wirklich, dass er krank ist und hat Schmerzen und dann geht er ins Bett und ja, er gibt mir einen guten Nachtkuss und dann möchte ich halt nur ein bisschen, eine Minute gestreichelt werden und nur ich verstehe. Das eine Minute liebkost werden und das gibt er mir nicht. Eigentlich, wenn es alles in Ordnung wäre, sage ich mal so spontan, würde ihm das ja vielleicht auch sehr gut tun. Ja. Eine Zärtlichkeit, ne, auch wenn man krank ist oder wenn man Schmerzen hat, ist eine Zärtlichkeit von einem anderen Menschen natürlich was Tolles. Ja. Und das gibt einem auch etwas. Also, Heike, ich würde das als nächsten Schritt erstmal versuchen. Mhm. Wir sind ja gerne behilflich bei der entsprechenden Adresse. Mhm. das wäre sehr so. Und dann, wenn das müsst ihr erstmal machen. Vielleicht geht er da sogar ein paar Mal hin. Wenn das dann alles irgendwie immer noch nicht richtig funktioniert oder sich nicht aufklärt, was da los ist, dann telefonieren wir nochmal. Ja. Einverstanden? Das wäre sehr schön. So, und jetzt legst du auf und Simone ruft dich an wegen der Anschriften. Ja, aber Domian, ich hätte noch eine Bitte an dich. Sehr gerne. Mein großer Sohn, der hat 2000 einen schweren Unfall gehabt. Ja. Und der wäre mit dem Leben schier nicht mehr davon kommen. Aber ich habe immer gehofft und gehofft. Und er hat eine schwere Augenverletzung gehabt. Mhm. Und dann ist er mit der Rettungsflugwacht nach Köln gekommen, mhm, und ist dann operiert worden. Ja. Und dann hat er also wenigstens sein rechtes Auge behalten. Ja. Und am linken Auge ist er fast blind. Ja. Und ich habe immer zu Gott gebetet. Und ich habe gesagt, wenn das passiert, dann komme ich nach Köln, in Kölner Dom, und stifte Kerze. Und das habe ich nicht geschafft. Jetzt möchte ich fragen, ob ich an dich die Taufkerze von meinem Sohn schicken kann. Und du machst es für mich und gehst für mich in Kölner Dom und stellst sie auf. Das ist eine sehr rührende Bitte. Das hat mich noch niemand gebeten. Das mache ich sehr gern und du musst mir auch kein Geld schicken. Das mache ich so. Ich verspreche dir, dass ich innerhalb dieser Woche in den Kölner Dom gehe und für dich und deinen Sohn eine Kerze aufstelle. Okay? Nee, ich schicke dir die Taufkerze von ihm. Na okay, machen wir so. Dann schickst du mir, schickst du sie hier. Ich schicke sie dir und wenn du sie hast, dann stell sie bitte auf. Dann mache ich das. Das wäre sehr nett von dir. Das mache ich sehr gerne. Dann wird dir die Simone auch gleich unsere Anschrift hier sagen, damit die Kerze auch wirklich richtig ankommt. Und dann verspreche ich dir wirklich, ich gebe dir mein Ehrenwort, dass ich das mache. Das ist sehr schön von dir. Prima. Und ein Autogramm möchte ich auch. Das kriegst du auch noch. Sagst du gleich, der Simone. Ja, ich weiß, wie Simone. Genau. Ja, liebe Heike, alles Gute dir und deinem Mann und deiner Familie. Und du legst auf, wir melden uns gleich. Dir auch und einen schönen Abend. Danke sehr. Und schönen Gruß an dein Team. Sehr gerne, richtig aus. Tschüss. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Ich bin noch nie für einen Zuschauer oder einen Zuhörer in den Dom gegangen und habe eine Kerze aufgestellt. Aber das will ich gerne tun. So, jetzt will ich euch aber auch gerne sagen, was wir morgen für ein Thema haben. Morgen haben wir ein sehr, sehr, sehr ernstes Thema. Das Thema heißt, ich habe ein Leben zerstört. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die ungewollt einen Tod verursacht haben. Und mit Leuten, die jemandem so geschadet haben, dass dessen Leben im Grunde zerstört ist. Das ist unser Thema morgen. Ich habe ein Leben zerstört. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ungewollt einen Tod verursacht haben. Vielleicht ein Straßenbahnfahrer, vor dessen Wagen ein Mensch gesprungen ist. Vielleicht mit einer Krankenschwester, die aus Versehen ein falsches Medikament gespritzt hat. Und gerne auch mit Leuten, die jemandem so geschadet haben, dass dessen Leben im Grunde zerstört ist und ihr euch vielleicht jetzt sehr viel Gedanken darüber macht oder auch große Schuldgefühle habt. Das ist unser Thema morgen. Heute und jetzt geht's weiter mit der freien und offenen Themennacht. Und hier ist Thomas und Thomas ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen. Thomas, um was geht's bei dir? Und zwar habe ich ein großes Problem mit meiner Frau und ja, mit einer Affäre in Anführungsstrichen. Also es gibt eine Ehefrau und es gibt eine Affäre. Genau, und meine Affäre, die ist schwanger geworden und meine Frau weiß davon nichts. Und lass mich mal eben die Fakten abfragen. Wie lange bist du verheiratet? Ich bin 4 Jahre verheiratet. Ja, und die Affäre läuft wie lange? Und ja, ist noch nicht so lange, also ein paar Wochen. Und ein paar Wochen erst? Genau. Wie, und sie weiß schon, dass sie schwanger ist von dir? Genau, sie hat mir gesagt, ich muss dazu sagen, sie haben auch nicht verhütet. Also sprich, sie hat mir gesagt, sie hat die Pille genommen. Und warum hast du nicht verhütet? Und ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Du bist 28 Jahre alt. Das ist richtig. Es geht nicht nur um Verhütung. Ich weiß. Also ich habe ihr vertraut. Und dann ja, aber was ist das für ein Argument, Mensch, wenn ich das immer höre, Thomas? Mensch, du bist ein Kerl von fast 30 Jahren. Es geht nicht nur um Verhütung, es geht um das Verhindern von schweren Erkrankungen, die du dir holen kannst. Die du dann auch weitergeben würdest an deine Frau. Du gehst mit einer fremden Frau ungeschützt in die Kiste. Hammer. Hammer ist das. Ich weiß, ich bin selber nicht stolz drauf und ich bin jetzt völlig fertig. Also ich stehe, ja, weil... Was ist das für eine, erzähl mal was von der Affäre. Wie hast du die kennengelernt? Was für ein Gefühl hast du zu der? Ich bin im Tennisverein und das ist eine Tennisspielerin von uns im Verein und ja, also wir haben schon Gefühle füreinander entwickelt, sonst wäre da nie was passiert, aber im Endeffekt, wie hieß es am Anfang, es bleibt sowas für nebenbei und setzte mich halt unter Druck, dass sie zu meiner Frau will und das alles sagen möchte und... Bist du denn sicher, dass sie schwanger ist? Also wir hatten den Test auch zusammen gemacht und da kam halt dieses Kreuz, entweder Strich oder Kreuz in diesem Schwangerschaftstest und da kam halt ein doppeltes Kreuz, also so ein Kreuz rein und... Bist du denn sicher, dass du derjenige bist, der... Also sie hat es mir versichert und gut, im Endeffekt 100% sicher sein kann man sich nicht, aber ich denke mal schon, also schätze ich sich schon ein, dass dieser nicht noch einen zweiten oder einen dritten hat, also... Ja, weiß man auch nicht. Ich bin aber fertig. Wie, und die setzt dich jetzt unter Druck und sagt, sie will das deiner Frau sagen? Ja, weil sie will mit mir eine Beziehung, sie will keine Affäre mehr haben, in Anführungsstrichen, sie will nicht mehr nebenbei stehen, in zweiter Reihe und sie will die, ja, in Anführungsstrichen die erste Frau sein und... Was willst du denn? Also ich will bei meiner Frau bleiben. Du willst bei deiner Frau bleiben? Gar kein Thema? Überhaupt kein Thema. Habt ihr Kinder? Nein. Nee. Und ja... Ich bin völlig fertig, also ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß, was du machen musst. Es gibt nur eine Lösung. Es gibt nur eine einzige Lösung in dem Fall. Wenn es die ist, dann stehe ich sowieso alleine da. Kannst du ihr nicht beichten. Also ja, aber was willst du anders machen? Thomas, was willst du anders machen? Wenn die andere Frau dich jetzt schon unter Druck setzt, bist du ein Spielball, eine Marionette in der Hand von dieser Frau. Okay. Über kurz oder lang wird sie es wahr machen. Und wie stehst du dann da? Ja, also ich merke, also ich habe immer manchmal das Telefon klingelt, oder es klingelt in der Haustür, dann denke ich schon immer, sie ist es und... Ja, das musst du jetzt auslöffeln. Das musst du deiner Freundin, deiner Frau jetzt beichten. Ich schaffe es nicht. Das wirst du müssen. Willst du... Ja, wie soll ich da anfangen? Wie soll ich da anfangen? Du fängst genauso an, wie du bei mir angefangen hast. So weit komme ich noch nicht mal, dann hat sie mich schon raus. Ja. Ich bin, ja. So, was ist die Alternative? Die Alternative ist, du hältst noch ein bisschen die andere Frau hin... Die wird immer aggressiver und immer aufgebrachter und dann irgendwann ist ein anonymer Brief oder ein Anruf oder sie steht bei euch vor der Tür und dann sagt die das deine Frau. Dann ist die Situation noch viel, viel schlimmer für dich als jetzt schon. Oh Mann, ey. So, deine Frau ist so drauf, dass sie das nicht, also da gäbe es keine Diskussion, die wird gehen. Also die wird hundertprozentig gehen. Also bist du ganz sicher? Zu 1000%, also... Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie bei mir bleibt. Also, sie hat es mir auch gesagt, also für sie ist ja schon in Anführungszeichen ein Fremdgehen, wenn man sich küsst und sprich eine andere Frau küsst. Und ja, wenn jetzt das rauskommt, vor allem noch die Schwangerschaft, also... Wie ist denn das Verhältnis eigentlich in den letzten Jahren gewesen zwischen dir und deiner Frau? Ja, also es hat sich, ganz ehrlich gesagt, zurzeit ein bisschen abgekühlt. Also, ich vermute es beinahe. Fühlst du dich auch so ein bisschen vereinnahmt von deiner Frau? Das auch, ja, klar. Ja. Man hat nicht mehr die Zuneigung bekommen, die man halt vorher hatte. Und da war das für dich so eine Art Ausbruchsversuch mit der Frau, mit der anderen da? Ja, Ausbruch würde ich es nicht nennen, aber es war irgendwie... Eine gute Ablenkung. Würde ich auch nicht nennen. Das ist... Sondern? Ich weiß es nicht. Es war einfach, sie war da und das ist passiert und... Solche Sachen sind ja, fallen ja nicht so vom Himmel. Da muss ja einer schon immer so den ersten Schritt machen. Wer war denn das? Warst du das oder war das die Affärenfrau? Ja, das ist passiert halt, wo es erstmal, wo wir uns wirklich näher gekommen sind, ist halt auf dieser Feier beim Tennisverein passiert und ja, da kam ein zum anderen und im Endeffekt wollten wir es beide und... Das heißt, ihr kamt euch näher schon auf dieser Feier? Auf dieser Feier, so, genau. Das heißt, das haben andere Leute eventuell auch gesehen? Das könnten andere gesehen haben. In diesem Moment hatten wir nicht halt dran gedacht. Also wir haben jetzt ja nicht großartig was rumgemacht, aber... Und hundertprozentig ist das Gerücht irgendwie jetzt schon da in der Luft. Thomas? Hallo? Hallo? Was ist jetzt? Jetzt haben wir irgendwie... Hallo? Ja, gehen wir mal raus. Tut mir leid. Dann machen wir weiter. Jessica, 20 Jahre alt. Aber ich habe eh gesagt, was ich sagen wollte. Insofern... weiß er Bescheid. Jessica, 20 Jahre, grüße dich. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Jessica? Ja, bei meiner Mutter. Und deine Mutter, was ist los da? Ich habe einen Freund seit 3 Jahren. Bitte? Ich habe einen Freund seit 3 Jahren. Ja. Und damit kommt die einfach nicht klar. Ständig habe ich Streitigkeiten. Sie hat mir jetzt vor kurzem vor den Kopf geknallt, dass sie mich abstechen will. Wie bitte? Naja. Warum? Was ist denn mit dem Freund? Warum mag sie den denn nicht? Ja, weil der für ein halbes Jahr im Knast war. Mhm. Warum war der im Knast? Ja, wegen schwerer Körperverletzung. Ja. Ja, und als sie das erfahren hat, seitdem macht sie ihn nur noch von der Seite an. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Also sie hat mir gestern zum Beispiel gesagt, dass sie mich abstechen will. Und das ist eine tolle Mutter. Die kritisiert, dass dein Freund im Knast ist. Und sie aber wiederum will dich abstechen. Ja. Die hat gestern gesagt, als Kind wäre ich vertauscht geworden. Und was wäre sie? Was wärst du? Als Kind wäre ich vertauscht geworden und dass ich nicht ihre Tochter sein könnte. War die immer schon so drauf? Ja, das geht jetzt seit einiger Zeit, so seit ungefähr ein halbes Jahr. Nee, ich meine, war die früher, auch als du klein warst, eher so? Nein. War die früher netter zu dir? Die war vorher netter. Wie komisch. Ich weiß es auch nicht. Ist dein Freund aus dem Knast mittlerweile wieder heraus? Ja. Ja. Bereut dein Freund das, was er gemacht hat? Ja. Was tut dein Freund zurzeit? Ja, der ist zurzeit halt bei mir. Wohnt ihr denn in einer eigenen Wohnung? Nein, ich wohne bei meiner Mutter. Und der Freund wohnt mit in der Wohnung deiner Mutter? Ja, zurzeit, aber nur vorübergehend, bis er eine eigene Wohnung hat. Was heißt vorübergehend? Also, das ist jetzt noch maximal eine Woche. Mhm. Wie groß ist eure Wohnung? Ich glaube, 83 Quadratmeter. Mhm. Oder läuft man sich dann nicht über den Weg, ne? Ja. Und das Problem ist, dass im Moment alles drunter und drüber geht, weil ich mache bald Therapie. Am 20. mache ich erstmal Entgiftung. Ach, du hast Drogenprobleme. Mhm. Was hast du für Drogen konsumiert? Ja, eigentlich nicht so, nicht die harten Drogen, sondern eigentlich bin ich bei Cannabis stehen geblieben. Aber du hast viel konsumiert. Ja, war viel und Alkohol hat auch dazu. Also hingst du auch schon so richtig durch? Ja. Mhm. Weil ich nicht mehr wusste weiter und so. Aber immerhin machst du jetzt eine Entgiftung? Ja. Das heißt, du hast einen Entschluss für dich gefasst, dass du davon wegkommen möchtest? Ja. Hast du einen Schulabschluss? Nein. Nein. Was sind denn diesbezüglich deine Pläne? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die Therapie gemacht habe, danach will ich mich mit Schule weiterkommen. Ja? Aus welchem Schuljahr bist du rausgegangen? 10. Zehnte? Ja. Also du hast bist in die 10 geschafft, aber dann keinen Abschluss. Ja, dann keinen Abschluss wegen dem ganzen Problem halt mit meiner Mutter. Weil ich teilweise aus der Schule geblieben bin und so. Ach, da waren die Probleme auch schon mit deiner Mutter? Ja, da waren auch schon die Probleme mit 16. Wo lebt dein Vater? Der ist verstorben. Ach so. Ist deine Mutter berufstätig? Ja. Hat die einen Freund? Nein. Nein. Das Problem ist ganz einfach, dass sie nicht weiter weiß. Also sie kommt mit der ganzen Situation nicht klar. Mhm. Sie ist überfordert. Ich meine, das ist natürlich auch eine enorme Belastung für deine Mutter. Die hat ja jetzt durch dich auch schon eine ganze Menge mitgemacht. Ja, durch mich alleine, weil ich habe ja auch Depressionen. Ja. Und bei mir ist das mittlerweile so schlimm, dass sie einfach nicht mehr weiß, wie sie mit mir umgehen soll. Also, das klappt im Moment gar nicht. Ja, das ist natürlich auch eine bedrückende Situation. Einmal euer gespanntes Verhältnis und dann ist auch noch der Freund, den sie offensichtlich nicht leiden mag, warum auch immer, auch noch in ihrer Wohnung. Also, wobei du eine erwachsene junge Frau bist und du mutest das ja deiner Mutter zu. Ja, zurzeit schlafe ich bei meinem Bruder, weil es halt nicht anders geht mit meinem Freund. Du schläfst bei dem Bruder? Ja. Und der Freund? Ja, mit mir. Mit dir? Also mein Bruder schläft bei meiner Mutter. Ach, verstehe. Ja. Ja, ihr solltet auch, finde ich, wenn es jetzt nur noch um eine Woche geht, auf jeden Fall den Freund mal aus der Wohnung rauslassen. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, was da im Einzelnen ist, aber offensichtlich ist das nicht gut, wenn die beiden zusammenkommen. Was sind die Pläne deines Freundes? Er will eine eigene Wohnung haben und dann? Und dann will er auch Schule machen. Hat er auch keinen Schulabschluss? Nein. Wie alt ist er? Er wird 26. 26 schon. Glaubst du ihm, dass er das wirklich angehen möchte? Ja. Glaube ich ihm. Ja. Also ihr beide habt ziemlich viel Scheiße schon gemacht? Ja. Aber habt gute Vorsätze? Ja. Ja, das also finde ich... Ich kann genau verstehen, warum meine Mutter enttäuscht von mir ist. Weil damals war da eine Situation zwischen mir und meiner Schwester. Und da bin ich ein bisschen zu sehr ausgerastet, weil meine Schwester in der Wohnung... Habe ich jetzt alles nicht richtig verstanden, Jessica? Du hast eine Schwester? Ja, ich habe eine Schwester. Und was hast du da gemacht? Ja, und wir haben uns halt gestritten und ich wollte die anhauen. Und in dem Moment kam meine Mutter und dann hat sie das abbekommen. Ach, du hast deine Mutter schon geschlagen? Ja, und darauf bin ich auch nicht stolz. Und sie wirft mir das immer wieder von vorne vor. Und weißt du, Jessica, das Allerwichtigste wäre wahrscheinlich erstmal, dass du auch aus der Wohnung rauskommst, damit das erstmal entzerrt wird. Ja. Dass du, weiß ich nicht, in irgendeiner WG ein Zimmer bekommst, betreutes Wohnen oder irgendeine Möglichkeit, dass ihr beiden erstmal auseinanderkommt, um euch mal zu beruhigen. Ja, daran habe ich ja auch schon gedacht. Parallel dazu, ich meine, du gehst das jetzt schon an mit der Entgiftung und offensichtlich brauchst du ja auch eine gute psychologische Betreuung, wenn du unter Depressionen leidest. Ja. Da ist ja eine ganze, du hast ja riesen Baustellen. Da ist einmal die Entgiftung, die Depression, dann möchtest du deinen Schulabschluss nachmachen. Da wäre so ein ganz eigenes kleines Refugium, entweder mit deinem Freund zusammen oder in einer WG, wäre schon, glaube ich, das Allerbeste. Ja, ich war damals so dumm, ich war draußen. Also ich war einmal raus von zu Hause. Da war ich in so einer WG. Aber dann habe ich da Probleme, richtige Probleme bekommen. So, dass ich wieder den Schwanker zu meiner Mutter gemacht habe. Ja, und das ist eine schwache Leistung. Mensch, ja. du bist 20 Jahre alt. Ich weiß jetzt nicht die Einzelheiten, aber dass deine Mutter vielleicht da irgendwann auch mal nicht mehr kann, ist ja vielleicht auch verständlich. Da kommt die Tochter, da kommt der Freund und wohnt in ihrer Wohnung und die beiden haben bisher ihr Leben nicht auf die Reihe gekriegt. Ja. Kann man ja auch verstehen, dass die Mutter da vielleicht ausrastet mal. Natürlich. Aber dass sie dann so weit geht, dass sie mich abstechen will. Nein, das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Das tut mir auch unheimlich leid, wenn das gesagt wird. Das finde ich furchtbar und erschütternd. Deswegen meine ich, Jessica, ist vielleicht wirklich das Allerbeste für euch alle, wenn ihr nicht mehr zusammen lebt. Ja, ich bin auch kurz, also ich bin daran schon mal überlegen, ob wenn ich eine Therapie gehe. Habe ich nach der Therapie nicht eine Nachsorge machen und dann auch betreutes Ja. Ich möchte, das ist ja sehr komplex bei dir, bezüglich der vielen, vielen Probleme, die du hast, dass wir dich im Hintergrund jetzt eingehender beraten, was du im Einzelnen machen kannst. Ich muss dir aber auch nochmal sagen, bei aller Kritik, die ich gerade gesagt habe, dass du viel Mist gebaut hast und dich hängen lassen, finde ich aber toll, dass du jetzt so nach vorne guckst. Ja. Und dass du auch zusammen mit deinem Freund Ziele euch gesteckt habt. Das finde ich gut. Nur so geht es. Ja, ich habe ja gemerkt, dass ich Scheiß gebaut habe. Das was? Also das habe ich ja auch schon gemerkt, weil ich war nur aggressiv. Ich habe eigentlich schon 3 Anzeigen. Ja. Und ich will eigentlich nur, dass ich auf dieser Hülle wieder rauskomme mit meiner Mutter, mit den ganzen Anzeigen. Verstehe. Die Beziehung zu deinem Freund, würdest du die als gut bezeichnen? Ja. Das ist ja auch schon mal viel wert. Da hast du ja auch so einen ganz guten Rückhalt. Wenn ihr beiden zusammenhaltet, könnt ihr beiden schon euch eine ganze Menge Kraft gegenseitig geben. Ja, er gibt mir viel Kraft. Aber du musst aufpassen, du musst höllisch aufpassen, dass er nicht wieder in die Kriminalität abgleitet. Du musst höllisch aufpassen, dass keine Drogen mehr mit ins Spiel kommen, auch kein Alkohol. Das macht euch kaputt. Dann landet ihr endgültig irgendwann in der Gosse. Ja. Liebe Jessica, alles weitere jetzt, was es so an Detailberatung noch gibt, das machen wir im Hintergrund. Einverstanden? Ja. Bitte leg du auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Domian, könnte ich vielleicht mal ein Programm kriegen? Sehr gerne. Kannst du auch gleich meiner Psychologin sagen, die Adresse, und dann kriegst du eins. Und schöne Grüße von meinem Freund. Sehr schöne Grüße zurück. Okay. Ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema, ich habe ein Leben zerstört. Und ich möchte mit Leuten sprechen, ja, die das sagen. Die zum Beispiel ungewollt einen Tod verursacht haben, bei einem Unfall beispielsweise. Und gerne auch mit Leuten, die jemandem, aus welchen Gründen auch immer, so geschadet haben, vielleicht irgendwann mal Rache ausgeübt haben, dass dessen Leben im Grunde zerstört ist. Ich habe ein Leben zerstört. Das ist unser Thema morgen. So, und jetzt geht es weiter mit Britta. Britta ist 26. Hallo Britta. Oh, hallo Domian. Britta, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, habe ich gerade schon zu deinen Kollegen gesagt, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für eine Frau. Also ich habe das Gefühl, irgendwie ja fast süchtig zu sein nach ja sexuellen Kontakten mit anderen Männern, mit verschiedenen fremden Männern. Ja, das gibt's schon bei Frauen auch. Ja. Also, das beruhigt mich. Das gibt es nicht nur bei Männern, die auf Frauen süchtig sind, nach Frauen süchtig sind. Ja, es ist halt, also es hat irgendwie ziemlich krasse Ausmaße angenommen. Also so, dass ich. Wie sind denn die Ausmaße? Ja, sobald ich irgendwie Freizeit habe, sitze ich halt im Internet und versuche da halt irgendwelche Kontakte klarzumachen. Und das ist schon so, dass es in letzter Zeit halt ja fast wöchentlich, teilweise sogar häufiger eben zu auch eben realen Treffen dann kommt. Also das kann man sagen, in der letzten Zeit zweimal in der Woche Sex mit jemand Fremden? Ja, kann man so Pi mal Daumen und sagen. Und das sind immer wieder neue Männer? Das sind häufig neue Männer. Es gibt zwei, mit denen, gut, das jetzt eben auch schon häufiger dann war, so ein bisschen wie eine Affäre vielleicht, ja. Aber du hast nicht auch noch einen festen Freund? Ich bin verheiratet. Du bist verheiratet? Mhm. Ja, das ist das Heftige an der Geschichte. Wie lange bist du verheiratet? Seit einem guten Jahr. Erst seit einem Jahr? Ja. Und wie lange kennst du deinen jetzigen Mann? Wir sind 7,5 Jahre zusammen. 7,5 Jahre und jetzt mal über den Daumen, wahrscheinlich kannst du das mal über den Daumen sagen. In diesen 7,5 Jahren, wie viel Mal bist du fremdgegangen? Häufig, viel zu häufig. Das heißt, du weißt gar keine Zahl? Mhm. Das sind Dutzende. Ja. Und dann, halt, und dann, dass dann, ich mich jedes Mal danach völlig beschissen fühle und wie ja so eine promiskuitive Schlampe, die irgendwie sich quer durch die Matratzen vögelt und trotzdem irgendwie, ja, einen Tag später ist es wieder vergessen, dieses schlechte Gefühl und ich... War das denn die ganze Zeit, während du deinen Freund gekannt hast, schon so? Nein, also diese Internetgeschichte läuft jetzt seit anderthalb, zwei Jahren ungefähr. Okay, und vorher war es auch, oder? Ja, aber dann eben Kontakte, die ich so durch die Arbeit oder durchs Weggehen kenne. Naja, aber immerhin, ne? Es gab viele Fremde. Im Prinzip kann man sagen, dass du die ganze Zeit, während du mit deinem Freund, deinem jetzigen Mann zusammen bist, ihm auch konstant fremdgegangen bist. Ja. In einer Anzahl, die wir gar nicht benennen können. Ja. Warum? Ja, es ging eigentlich immer um den Sex. Also es macht dir der Sex Spaß? Ja, in dem Moment, wo es eben passiert, schon. Das ist dann eben, ja, dieser Moment und dann eben auch das Ausleben von, ich sag mal, Fantasien, die vielleicht so in der Ehe nicht so auszuleben sind. Was denn zum Beispiel? Ja, das geht dann teilweise schon so in Fetischbereiche irgendwie rein. Ja. Die in der Ehe nicht stattfinden. Ja. Ja. Ja. Was für Fetische sind das? Ja, das sind so, geht so in die NS-Richtung halt. SM-Richtung? Nein, NS. Das bedeutet? Ja, so, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ein bisschen peinlich irgendwie. Also, ja, ja, Naturweg. Ach so, sowas. Ja. Okay. Aber das ist eben nicht, das ist nicht das Einzige. Es ist halt immer wieder auch so, dass ich das Gefühl habe, dadurch irgendwie dann auch Bestätigung zu bekommen. Das wollte ich gerade sagen. Es ist wahrscheinlich der Sex, aber es ist auch so die, ja, du sagst es, die Bestätigung. Ja, ganz genau. So dieses, weil ich mich selber halt mit mir nicht wohlfühle und das Gefühl habe, so würde mich irgendwie nie ein Mann mal angucken. Oder irgendwie. Warum fühlst du dich nicht wohl mit dir? Ich habe halt in den letzten 2-3 Jahren halt ein bisschen zugenommen. Wie viel wiegst du? Ja, ich wiege knapp 80 Kilo bei 1,62 Größe. Mhm. Also ist halt schon ein bisschen mehr, als es sein sollte. Und sag mal, dein Ehemann hat überhaupt keine Ahnung? Also er weiß von einer einzigen Affäre. Er weiß von einer Affäre von ja, 80, 100 vielleicht, oder weiß ich was. Und er weiß auch von dieser Internetseite, weil er das eben mal aus dem Augenwinkel gesehen hat, dass ich auf dieser Seite bin. Ach so, dann ist er aber schon irgendwie gewarnt, ne? Ja, aber er ist, ja, böse ausgedrückt, ja, so treudoof halt. Ne? Ich weiß nicht, ob er es nicht sehen will. Vielleicht verdrängt das? Ich glaube, dass er ja, dass er wirklich der Überzeugung ist, dass es halt um Kennenlernen, um Kaffee trinken und so weiter geht. Mhm. Eben und das, was ich ihm halt auch. Und er fragt nicht intensiver nach? Nein. Nee. Nein, wir wohnen jetzt halt auch seit 3 Wochen in getrennten Wohnungen. Warum? Ja, auf meinen Wunsch hin. Aber wie erklärt man das denn? Man ist gerade frisch verheiratet und sagt dann, ich will aber eine getrennte Wohnung. Wie hast du es begründet? Mit meiner Angsterkrankung. Hast du eine Angsterkrankung? Ja. Die äußert sich wie? Ja, also ich habe halt seit einigen Jahren immer wieder heftigste Panikattacken gehabt und konnten also, bis es dann irgendwann so weit war, dass ich also überhaupt gar nicht mehr allein sein konnte, dass ich Panik kriegte, wenn er so mal zum Einkaufen gefahren ist, wenn er mal nicht erreichbar war. Aber dann widerspricht sich das doch, dass du dich... Es war eine unwahrscheinliche Abhängigkeit zu ihm. Mhm. Ich war unwahrscheinlich abhängig und jetzt ist es so, diese Freiheit, die ich immer irgendwie so nicht so leben konnte, wie ich es wollte, sondern immer nur, wenn Emma gerade nicht da war und ich habe mich einsam gefühlt, dann kam halt jemand und jetzt ist es eben so ich kann halt wieder auch Freiheit erleben. Mhm. Weil die Zeit, als du noch mit ihm zusammen gewohnt hast, muss das doch alles sehr kompliziert gewesen sein, das dann hinzukriegen mit den Männern. Ja gut, er arbeitet halt sehr viel und sehr lange. Ja, du arbeitest nicht? Ich habe eine Zeit lang nicht gearbeitet aufgrund der Erkrankung und zwischendurch aber auch immer wieder gearbeitet, aber im Schichtdienst dann. Und du hast es irgendwie hingekriegt? Ja, ich habe es irgendwie hingekriegt. Das Schlimmste war eben, wenn ich dann eben auch andere Männer in die gemeinsame Wohnung geholt habe. Und das ja, das ist sehr schlimm alles. Das ist unfassbar schlimm, finde ich. Ja, das finde ich auch. Ja, es ist, also weißt du, selbst wenn du nicht verheiratet wärst, finde ich, hat das so ein dramatisches Ausmaß, wie du es mir gerade geschildert hast. Ja, ich habe eben das Gefühl, Anerkennung wirklich nur dadurch zu bekommen, wenn ich mich irgendwie von wildfremden Männern vermitteln lasse. Genau, und das ist auch noch vielleicht in Kombination zu sehen mit deiner Angsterkrankung, sodass du wirklich dringlichst, allerdringlichst psychologisch-psychiatrische Hilfe brauchst. Das ist das eine. Das andere ist die moralische Frage. Ja. Die moralische Frage deinem Freund Mann gegenüber. Wie willst du deinem Mann noch irgendwann im Leben mit einem geraden Rückgrat gegenüberstehen? Das geht doch gar nicht. Nein, das kann ich auch nicht. Das kann ich im Moment überhaupt nicht. Du kannst es nie mehr. Ja. Wenn du dem das wirklich so beichten würdest, nur das, was du mir gerade gesagt hast, und wahrscheinlich, wenn wir uns eine Stunde unterhalten würden, würdest du mir noch mehr wahnsinnige Details erzählen. So, nur wenn er das jetzt gehört hätte, was wir gerade besprochen haben, bricht für den ja ein komplettes Weltbild zusammen. Ja. Ja. Und das, was empfindest du denn für diesen deinen Mann? Das Es ist nicht so, dass ich nichts für ihn empfinde. Ja, aber auch nicht so dolle, ne? Du nimmst ihn so ein bisschen mit als Betthäschen. Als praktischen Lebensbegleiter. Als Betthäschen ist falsch ausgedrückt in deinem Fall. Aber es ist so, der ist halt für den Alltag da. Oder? Ja, ist halt so der... Der Stütze. Der klassische Ehemann. Ja. Der auch ein bisschen treu doof ist, wie du es gerade selbst ausgedrückt hast. Mhm. Das heißt, du respektierst den auch nicht sehr. Das ist keiner auf Augenhöhe. Kein Mensch auf Augenhöhe. Definitiv nicht. So siehst du ihn nicht. Und ich glaube, er hätte sich auch schon längst dir anders gegenüber sich verhalten, wenn er anders drauf wäre. Bitte, ich... Er ist halt ein absolut liebenswürdiger Mensch. Ja, den du brutal ausnutzt. Ja, das ist ja eben auch das, wo jetzt musst du konsequent überhaupt nicht mehr mit zurechtkommen. Nee, du musst radikale Konsequenzen ziehen. Die Konsequenz ist, dass du nicht mit diesem Mann mehr zusammen sein kannst, so hart das jetzt auch klingt, aber das ist so. Was willst du? Wo willst du aufbauen drauf? Und das andere ist, dass du dir dringend wirklich aber sehr fachkundige Hilfe suchen musst. Weil du, das ist ein Suchtverhalten, was genauso fatal für deine Psyche ist, als wenn du abhängig wärst von der Droge. Ja, so fühlt sich das auch an. Ja, das glaube ich. So, und das noch kombiniert, es gibt sicher auch einen Zusammenhang zwischen deiner Angsterkrankung und dieser Sexsucht. Bestimmt, mit Sicherheit, wenn da ein Fachmann erstmal dran sitzt, wird er das auch rauskriegen. Mhm. So, ich habe dir meine moralische Einschätzung gesagt. Das wolltest du ja auch hören. Ja. Und die psychologisch-medizinische würde ich gerne nochmal dich weitergeben an meine Psychologin. Einverstanden? Mhm. Okay. Gut, Britta, dann leg du bitte auf und die Simone ruft dich gleich an. Alles klar, danke. Tschüss. Jo, tschüss. Und hier ist Ruth. Ruth ist 69. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Ruth. Ich freue mich wahnsinnig, mit dir reden zu dürfen. Fang schnell an, wir haben nicht so viel Zeit. Ja, es geht darum, ich habe 1976 einen Führerschein gemacht. Ja. Und habe dann aber kapituliert und bin nie mehr Auto gefahren. Und jetzt wird ein Seniorenkurs angeboten und ich weiß nicht, ob ich das nochmal wagen soll. Ja, du sollst es wagen. Meinst du? Ja. Ich sag's jetzt mal so ganz spontan aus dem Lameng heraus. Ja. Du hast den Führerschein damals gemacht und müsstest ihn natürlich jetzt nochmal erneuern, ne? Genau. Genau. Hättest du denn so ein bisschen Spaß daran? Wieder so? Spaß hatte ich immer, aber wie gesagt, ich habe immer große Hemmungen gehabt. Ja. Und dann sage ich mir, der Verkehr 1976 ist ja mit dem heutigen überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Hast du recht. Aber dieser Seniorenkurs, wie macht man da dann nochmal so Fahrstunden, ne? Nehme ich an. Ja. Nehme ich an. So. Es wird erst eine Beratung angeboten und dann nehme ich an, dass man das dann Fahrstunden anbietet. Ich weiß gar nicht, wie das so gesetzlich ist, aber wahrscheinlich wird das alles okay sein, dass man auch mit 69 dann nochmal den Führerschein... Ja, den Führerschein hast du ja quasi. Den habe ich. Du musst, ist es ja für dich, nur für dich zur Auffrischung quasi. Genau. Weißt du, gut, wenn das angeboten wird, ja. dieser Seniorenfahrkurs und die Beratung auch, geh doch mal hin. Ja. Und du wirst da mit Fachleuten zusammen sein, du kannst denen ja auch deine Bedenken mal äußern. Mhm. Vielleicht sind andere ältere Personen auch da, die auch diese Bedenken haben. Mhm. Aber vielleicht ist es auch eine tolle neue Aufgabe und du hast ein neues Erfolgserlebnis. Ja. Und würdest du dir denn auch ein Auto kaufen wollen? Wir haben eins, aber ich habe das ja nie gefahren. Ich war nur immer Beifahrer. Verstehe. Das heißt, du könntest dann ins Auto setzen und wärst ein bisschen flexibler. Ah, das wäre super. Glaube ich. Wohnst du auf dem Land oder in der Stadt irgendwo? Ja, Kleinstadt. Klingt ja auch ganz gut. Dann bist du nicht in so einer hektischen Großstadt. Nee. Kennst dich in deiner Umgebung sehr gut aus. Ja. Ich würde sagen, ja, mach es, versuch es, Ruth. Ja, klar. Wenn irgendwann wirst du schon sehen, wenn du dabei bist, es ist vielleicht doch nicht dein Ding. Und der Berater da wird auch sagen, nein. Aber vielleicht ist es eine Chance, nochmal was Neues zu machen. Gut. So. Toi, toi, toi. Ja, danke. Domian, einen Korb voll Komplimente für dich und dein Team. Das ist aber ein toller Abend heute. Ihr seid alle so nett zu uns. Bitte. Danke, Ruth. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. In der Technik heute Nacht Gero Kuntermann. Und morgen haben wir das Thema Ich habe ein Leben zerstört. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die ungewollt ein Leben zerstört haben. Vielleicht durch einen Unfall oder einen Bahnfahrer, vor dessen Zug jemand gesprungen ist. Und auch mit Leuten, die jemandem so geschadet haben, wie auch immer, was auch immer sie gemacht haben, dass dessen Leben im Grunde zerstört ist. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Um 1 sind wir hier und ich wünsche euch jetzt eine schöne und gute Nacht und sage tschüss, bis morgen. Bye, bye.